In der D-Feierke erzählte man mehr Erfolge im 200-Tage-Kampf der Treue. Das vereinste Kohlenbergwerk im Gebiet Bukchang steigerte die Kohleproduktion innerhalb von 50 Tagen um 10.000 Tonnen mehr als geplant. Und das Jugendkohlenwerk Sochang des vereinsten Kohlenbergwerkes im Gebiet Dokchon im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 1,2-fach. Auf dem Bauplatz der Liumingstraße in Pyongyang wurden in nur rund 100 Tagen 50 und 55-stöckige hohe Skelettgebäude fertig gebaut. Das Vereinigte Wärmekraftwerk Bukchang entwickelte das Hochtemperatur-Schmierfett, das man früher importieren musste, mit eigener Kraft und führte weitere wertvolle technische Erneuerungen in die Produktion ein, was zur Stromerzeugung viel beitrug. In der Baumaterialienfabrik Sinuizu wurde ein neuer Produktionsprozess für Acrylfarbstoff errichtet. Im Bereich Seidenbau des Bezirkes Zagang hat man im Vergleich mit vorher rund 100 Tonnen Frühlingskokons mehr erzeugt, sodass die höchste Produktionsleistung registriert wurde.